Ja, dann grüße ich euch herzlich heute zur Veranstaltung hier in der ACC-Galerie Weimar und ich begrüße Helmut Dahmer. Die Reihe Kunstspektakel und Revolution läuft jetzt seit mittlerweile 3,5 Jahren. Im letzten Jahr haben wir uns versucht, über eine Auseinandersetzung mit den 5 menschlichen Sinnen einen Zugang zu der Ästhetik zu erschließen und der Dichter Arthur Rimbaud hätte da schon eigentlich ziemlich gut ins Programm gepasst. Er hat in seinem berühmten Seherbrief geschrieben, es geht darum, durch ein Entgrenzen aller Sinne am Ende im Unbekannten anzukommen. In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Poesie und Revolution. Und ich würde sagen, bei diesem Thema ist Rimbaud geradezu unverzichtbar. Warum und in welchem Verhältnis Rimbaud zur Revolution stand, das werden wir, denke ich, heute in dem Vortrag erfahren. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir Helmut Dahmer dafür gewinnen konnten, über Rimbaud heute zu referieren. Ich würde Ihnen kurz vorstellen, Helmut Dahmer hat in den 60er Jahren in Bonn, Göttingen und in Frankfurt am Main studiert, war während seiner Studentenzeit auch im STS organisiert, hat 1973 promoviert und hat an der Technischen Universität Darmstadt Soziologie gelehrt. 1984 war er an der Gründung des Hamburger Instituts für Sozialforschung beteiligt. Seit 2002 lebt er als freier Publizist in Wien. Aus Wien ist er heute auch angereist, hat zahlreiche Bücher geschrieben und herausgegeben, zu vielen verschiedenen Themen gearbeitet. Einer seiner Schwerpunkte ist sicherlich die Psychoanalyse. Er hat aber auch zum Beispiel zum stalinistischen Terror gearbeitet. Ein Buch von ihm, das ich empfehlen kann, heißt Pseudonatur und Kritik, das sich mit Freud und Marx auseinandersetzt. Unter anderem hat er beispielsweise auch eine Reihe von Schriften von Trotzki herausgegeben. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind. Ich würde dann Ihnen das Wort übergeben. Dankeschön. Ja, liebe Freunde Rimbauds, ist vielleicht die angemessene Anrede. Wir haben es hier mit einer Figur aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu tun. Einem sehr rigide aufgezogenen Musterschüler aus der Provinz, aus der nordfranzösischen Kleinstadt Charleville, seit ein paar Jahrzehnten zusammengelegt mit dem Nachbarort, früher eine Festung gewesen ist in der Rimbaud-Zeit, Mézières, unweit der belgischen Grenze. Und dieser Musterschüler hat dann versucht, während des Deutsch-Französischen Krieges, der ihm und anderen Schulkameraden seines Jahrgangs, des Jahrgang 1854, plötzlich unverhoffte Freiheiten beschert hat, auszubrechen. Das heißt, auszubrechen zunächst mal aus der Obhut der sehr strengen Mutter. Der Vater war französischer Kolonialoffizier gewesen in Algerien, war absent und die Mutter schlug sich mit den 5 Kindern in der kleinen Stadt beziehungsweise auf einem kleinen Hof, einer Ferme, ein paar Kilometer weiter in dem Dorf Roche durch, ohne materielle Not, aber doch mit einer sehr eingeschränkten Lebensform. Und es ist sehr verständlich, dass in dieser Situation so ein kluger Junge vom Land versucht, sich in die Hauptstadt durchzuschlagen. Paris ist von Charleville ungefähr 100 Kilometer entfernt. Es gab eine Bahnverbindung. Warum Paris, Zentrum der Bohème und des Aufstandes? Der Junge war seit der 13, 14 war, lässt sich das zurückverfolgen, an Literatur interessiert, ein großer Leser, liebster Ort, die Ortsbücherei. Und jetzt das zu verstehen, also dieses ganze Leben und auch die Dichtung, sind ein paar Vorbemerkungen, glaube ich, erforderlich, obwohl Sie das alle ja irgendwie schon wissen, nicht? Also das ist eine Welt gewesen ohne Auto und Flugzeug, ohne Computer, ohne Internet, ohne Facebook, ohne Handy, ohne Fernsehen, ohne Satelliten, ohne Massenvernichtungswaffen. In einer unvollständig bekannten Welt mit unerforschten Gebieten, einer Welt der Kutschen, der Schiffe und der Eisenbahnen, der die Schrecken der beiden Weltkriege, ganz zu schweigen von den Menschenfresserregimen des vorigen Jahrhunderts, noch gänzlich unbekannt gewesen sind. Zu seinen Lebzeiten, er ist 37 Jahre alt geworden, das heißt, seine Lebenszeit ist ungefähr identisch mit derjenigen von Nietzsche. Nietzsche war 10 Jahre älter als Rimbaud, und sein Freund und zeitweiliger Weggenosse Verlaine hat dieselben Lebensdaten wie Nietzsche, also 44 bis 90. Also Nietzsche hat bis 1900 gelebt, aber die letzten Jahre hier in Weimar, wie Sie alle wissen, nicht mehr seiner selbst mächtig. Nun, sein sehr für die damaligen Verhältnisse sehr ungewöhnliches Leben und seine höchst befremdlichen und rätselhaften Dichtungen haben zunächst einmal nur einen sehr kleinen Kreis von Dichterfreunden und Bekannten fasziniert. Dieser Kreis hat nicht viel mehr als zwischen 12 und 25 Personen umfasst. Er hat mit Hilfe von Freunden Schülergedichte bereits in der Lokalpresse, in der Provinzpresse gelegentlich veröffentlicht. Das blieb aber unbeachtet. Diese frühen Ausbruchsversuche in Richtung Paris, es gibt 3 solche, damals ist er 16 Jahre alt, 17 Jahre alt. Er bricht dann inkognito ins Unbekannte auf, das ist vielfach in seinen Dichtungen, das ist das Ziel, das Unbekannte, das, was noch niemand gesehen hat, niemand gehört hat, und so zu sprechen, wie eigentlich auch noch nie jemand gesprochen hat. Mit einer gewissen Übertreibung hat Valéry, ein später Symbolist, gesagt, das ist eine starke Übertreibung, würde ich sagen, also die Dichter haben eigentlich immer, vergleichsweise meint er, Common Sense gesprochen, abgesehen von Rimbaud. Das ist natürlich eine Übertreibung, weil es gibt die hermetische, lyrische Tradition, es gibt die mystische Dichtung und so weiter, worüber Valéry zugunsten von Rimbaud souverän hinweggesehen hat. Nun, sein Freund Verlaine hat dann eigentlich die Gedichte gerettet und publiziert, aber erst die Surrealisten, das heißt also diese Bohème- und Revoluzzerbewegung der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts, haben ihn wieder entdeckt und zwar gleich als ihren Vorläufer wahrgenommen, Breton und die anderen. Warum Vorläufer? Einer, der Dichtung und Leben so eng wie das möglich ist zu verbinden suchte. Wenn wir jetzt von heute her sehen, dann lässt sich zunächst mal sagen, dass in den letzten Jahrzehnten, wirklich die letzten Jahrzehnte, seine erhaltenen Dichtungen und Briefe in wunderbaren, philologisch ausgezeichneten Editionen dokumentiert worden sind. Und mehr noch, dass eine ganze Reihe von Archivdetektiven und Biografen Zug um Zug die vielen Legenden, die sich um Rimbaud und sein Leben gesponnen haben, allmählich überwunden haben und seinen Lebenslauf minutiös rekonstruiert haben. Also das gilt sowohl für die Franzosen Jean Collat, Leclerc, als auch für den Engländer Robb. Das sind alles Sachen, die in den letzten 10, 12 Jahren erschienen sind. Man kann deshalb sagen, dass wir über sein Leben und Werk heute sehr viel genauer Bescheid wissen als zu Lebzeiten seine Freunde und in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts seine Verehrer und Wiederentdeckung des Surrealisten. Die heutige Generation und die von morgen, die mit andersartigen Schrecken und Möglichkeiten vertraut geworden sind, als diejenige, die im Horizont des Rimbaud-Lebens absehbar waren, werden vielleicht das Leben von Rimbaud, seine Abenteuer und Metamorphosen als sehr viel weniger sensationell empfinden als die Generation, die ihn vor 90 Jahren im Kielwasser des Ersten Weltkriegs neu entdeckt hat. Sensationell aber werden einige seiner Intuitionen bleiben, vor allem die autobiografische Bekenntnisdichtung Eine Saison in der Hölle, Une Saison en Enfer, und die Illumination von 1873, in deren Schatten sein abenteuerliches Leben stand, nachdem er der Dichtung Valet gesagt hatte. Da wir nicht sehr viel Zeit haben, beschränke ich mich auf ganz wenige Zitate und die gebe ich noch dazu auf Deutsch. Hier in der Übersetzung von Walter Küchler, das ist so die handlichste Ausgabe. Ich darf vielleicht noch sagen, quantitativ als Soziologe, das Oeuvre von Rimbaud, also die Dichtungen, umfassen ungefähr 150 Druckseiten. Und von diesen 150 Druckseiten sind etwa 90 die beiden Prosa-Dichtungen, lyrische Prosa, also die Illumination, der Titel ist von Verlaine erfunden worden, und die Saison en Enfer, das ist das einzige Buch, was Rimbaud selber zum Druck gegeben und nie bezahlt hat, den Druck, und dann vergessen hat. Das ist Jahrzehnte später zufällig in der Druckerei wiedergefunden worden und dann veröffentlicht worden. Aus den Illumination, ein wunderbarer Titel, der Verlaine gibt zur Erklärung an, das sei Englisch, Illuminations, und besage, ja, der Küchler übersetzt es mit Farbstiche, also eigentlich kolorierte Gravuren, so etwas, was nicht viel Sinn macht. Der Titel Illumination oder Illuminations weckt bei uns einen ganz anderen Hof von Assoziationen natürlich. In diesem, ich habe mit Absicht ein Stück ausgesucht, das, sehr oberflächlich eingeschätzt, ein Stück Autobiografie ist. Das hat ein paar Teile und ein Teil, da steht tatsächlich Enfance, Kindheit drüber. Und das ist der Teil Römisch 3, wenn Sie das nachschlagen möchten. Das ist der unverwechselbare Rimbaud-Ton. Im Wald lebt ein Vogel. Sein Lied macht, dass du den Schritt anhältst und errötest. Es gibt eine Uhr, die nicht schlägt. Es gibt eine Schlucht mit einem Nest voll weißer Tiere. Es gibt eine Kathedrale, die versinkt, und einen See, der aufsteigt. Es gibt einen kleinen Wagen, der verlassen im Buschholz steht oder im Lauf den Pfad hinabrollt, ganz mit bunten Bändern geschmückt. Es gibt eine Gesellschaft von kleinen Schauspielern in ihren Theaterkostümen. Er schaut auf der Straße, die durch den Saum des Waldes hindurchführt. Es gibt zuletzt, wenn man Hunger und Durst hat, einen Menschen, der dich fortjagt. Kommt ein Absatz. Ich bin der Heilige im Gebet auf der Terrasse. Wie die friedlichen Tiere weiden bis an das Meer Palästinas. Ich bin der Gelehrte im dunklen Lehnstuhl. Die Zweige und der Regen schlagen an das Fensterkreuz des Büchersaals. Ich bin der Fußgänger auf der Landstraße. Durchs Zwergholz. Der Lärm der Schleusen übertönt meine Schritte. Ich könnte wohl das Kind sein, das auf der ins hohe Meer getriebenen Mole ausgesetzt ward, der kleine Bube, der die Allee dahingeht, deren Stirn an den Himmel rührt. Die Pfade sind holprig, die Hügel bedecken sich mit Ginster, die Luft ist regungslos. Wie fern sind die Vögel und die Quellen? Ich könnte nur an das Ende der Welt gelangen, wenn ich immer so weiterginge. Wenn man mir doch endlich das Grab mieten wollte, kalkgetüncht mit den Relieflinien aus Zement, sehr tief in der Erde. Ich stütze mich, mit den Ellbogen auf den Tisch. Die Lampe beleuchtet grell die Zeitungen da, die ich einfältig genug bin, immer wieder zu lesen, die Bücher da, die mir nichts sagen. In ungeheurer Entfernung oberhalb meines unterirdischen Gemachs wurzeln die Häuser in der Erde, ziehen sich die Nebelschwaden zusammen. Der Schlamm ist rot oder schwarz. Riesenhafte Stadt, Nacht ohne Ende. Also jetzt haben Sie zumindest einen Eindruck, allerdings ohne die französische Sprachmusik. Die Faszination des Lebens und des Œuvres von Rimbaud hängt damit zusammen, dass er eine Art Proteus gewesen ist, also die Metamorphosen geliebt hat, oder umgekehrt gesprochen, dass er unerträglich fand, in einer bestimmten Rolle länger als ein paar Jahre auszuharren, in einem bestimmten Job auszuharren, eine bestimmte Identität zugeschrieben zu bekommen. Also das war für ihn das rote Tuch. Und dann diese Übergänge, abrupt von einer Lebensphase zur anderen, die Lust im Inkognito zu leben. Also unter Menschen in einer geografisch völlig anderen Welt, einer kulturell völlig anderen Welt zu leben, die weder ahnen, dass er in seiner Jugend gedichtet hat, noch dass es eine wachsende Verehrergemeinde im fernen Paris gibt, nicht? Während er sich durchschlägt als Abenteurer und Waffenschmuggler in Somalia von Djibouti nach Harar und zurück nach Aden, Aden und so weiter. Ich nenne ein paar der Fragen, die seinen Ruhm sozusagen ausmachen und die Insistenz der Biografen und der Recherche-Leute, diese Rätsel zu knacken. Also da ist ein genialischer Dichter, der mit 16 Jahren, er hat schon vorher in der Schule Dichtungen geschrieben, Lateinisch, Französisch, alles, was gefordert war. Dann kommen 4 Jahre dichterische Produktion, das Verfassen von Poetiken oder Poetologien, von langen Gedichten, von sehr kurzen, die nur wenige Zeilen umfassen, und dann sein jähes Verstummen nach 4 Jahren mit 20 Jahren. Dann, man weiß von Rimbaud oder ahnt es oder hat mal gehört, irgendwas hat er mit der Pariser Kommune zu tun gehabt. Inwiefern, was suchte er dort? War er wirklich dort? Fragen, die die Biografen, ja, wir können sagen, 100 Jahre beschäftigt haben. Dann seine Dichterfreundschaft mit Verlaine, die mit einem Eklat endet. Rimbaud will mit sich von Verlaine trennen, der ist einerseits stark betrunken, hat zum anderen einen Revolver und schießt auf ihn. Das trägt ihm 1,5 Jahre Haft ein in Mons. Dann das Leben als Weltenbummler, Abenteurer, Goldsucher, Kaffee, Waffenhändler. Dann wieder ein anderer Aspekt oder Facette, der Geograf, der Ethnologe und Reporter. Schließlich der Tod in Marseille mit 37 Jahren. Welchen Zusammenhang hat dieses Leben und haben diese Rollen und haben diese Phasen? Rimbaud hat in seinen Dichtungen, manchmal auch in den Briefen, das kann ich vielleicht noch vorweg sagen, ich sagte 150 Seiten, 90 Seiten die beiden Prosa-Dichtungen, aber es gibt, insofern ist die Rede vom Verstummen 1874-75 voreilig, er hat 2000 Seiten Briefe verfasst zwischen 1874 und 1891. Also die Gesamtausgabe umfasst mit Kommentaren, die nicht so sehr viel Raum einnehmen, noch einmal 2000 Seiten. Also es war nicht etwa so, dass er die Feder beiseite gelegt hat, sondern ist von der Lyrik zur Prosa übergegangen. In den Dichtungen finden sich Ich habe einfach aus dem Gedächtnis vor ein paar Tagen für den heutigen Abend aufgeschrieben, was mir so hängen geblieben ist. Nicht? Das sind Statements, die Sie alle kennen oder doch mal gehört haben. Nicht? Also da heißt es zunächst, das ist durch die Surrealisten prominent geworden, das Leben ändern, Ausrufungszeichen. Breton sagt dann, Marx hat gesagt, es kommt darauf an, die Welt zu verändern, 11. Feuerbach-These. Rimbaud hat uns gelehrt, wir müssen zudem unser Leben ändern. Dann die bekannteste, auch dunkelste Formel, ich ist ein anderer. Wir haben jetzt schon ein bisschen etwas dazu in der Hand. Dieses Ich war immer, alle 5 Jahre, ein ganz anderes. Oder das wahre Leben ist anderswo. Oder in der Hölle kann man nicht dichten. Oder il faut être absolument modern. Man muss absolut modern sein. Das ist hin und her gebogen worden von den Interpreten und gibt seinen Sinn nicht ohne weiteres Preis. Man kann versuchen, dem einen biografischen Sinn beizumessen oder einen poetologischen. Ich möchte ganz kurz etwas sagen zur geistesgeschichtlichen Position. Nur damit Sie eine Rahmenvorstellung haben. Nicht? Also dieses Rimbaud-Leben vollzieht sich zunächst mal die Jugend unter dem sogenannten Zweiten Kaiserreich, Deuxième Empire, dirigiert von dem Abenteurer Neffen des großen Napoleon. Sie kennen diese Marx-Schrift, nicht? Der 18. Primär des Louis Bonaparte oder Louis Napoleon, je nachdem, nach Ausgabe. Der Nutznießer war der gescheiterten und in der Junischlacht niedergeschlagenen Aufstands von 48, der dann ein modern anmutendes, despotisch, plebiszitär abgestütztes Regime bis zu seiner Verwicklung in den Deutsch-Französischen Krieg hat, der dann als Gefangener in Kassel und später in London in der Vergessenheit versunken ist. Und er erlebt den Einmarsch der deutschen Truppen, die nach der Schlacht von Sedan, das ist nicht weit von Charleville entfernt gewesen, er sieht, was er in einem bemerkenswerten, dramatischen Gedicht festgehalten hat, Leichen im Wald liegen. Der Schläfer im Tal heißt das in der deutschen Übersetzung. Also das halbe Kind geht durch den Wald und sieht einen schlafenden Soldaten, wie er glaubt, und entdeckt dann, dass der tot ist. Also, die Position ist zunächst mal historisch zwischen 1848 und 1871 lokalisiert und dann lebt er nach der Kommune weitere 20 Jahre, wir werden gleich hören wie. Nach dem Scheitern der 48er und der 71er Revolution waren, so wie auch in unserer Gegenwart, die nicht technischen Weisen der Weltveränderung, also das, was wir als Kritik bezeichnen und was, wenn es gut geht, in die Änderung ganzer Institutionen reicht und deren Pendant, also die künstlerische Antizipation, von Grund auf diskreditiert. Also das, was Mallarmé in einem interessanten Brief an Verlaine 1895 genannt hat, L'explication orphique de la Terre, also die dichterische Weltauslegung, kann man das einfach übersetzen. Unter den Vorläufern kann man sagen, dass Novalis und der Kreis der Jenenser Frühromantiker in ähnlicher Weise auf ihre Enttäuschung an der Französischen Revolution der Jahre 1789 bis 1794 reagiert haben, weshalb die französischen Symbolisten, bei denen wir jetzt sind, und die Surrealisten sich gerade an Novalis vor allem, also Hardenberg, orientiert haben. Wenn wir fragen, was nun das Spezifische der Rimbaudschen Dichtung, seines Dichtungsprogramms ist, dann stoßen wir auf das, was wir vielleicht nennen können, die Ich-Kritik. Also Sie wissen, dass in der Neuzeit, im Aufstieg des Bürgertums, eine Vorstellung privilegiert lebender Schichten von Selbstständigen sich verdichtet hat zum Ideal der Autonomie der deutschen großen klassischen Philosophie, also irgendwo zwischen Kant und Schelling ist das zentrale Thema. Und diese Vorstellung von Autonomie, das heißt Lebensführung zwar unter Marktbedingungen, aber doch so, dass man sein Leben und das seiner Familie in der Hand hat, also die Lebenspraxis der kleinen, mittleren und großen Selbstständigen, um das so auszudrücken, oder einfacher der Bourgeoisie, umgegossen in das Lebensideal einer autonomen Lebensführung, die ignoriert, dass diese Autonomie erkauft ist, einerseits durch das, was wir mit Marx die Ausbeutung derer, die sich die Autonomie nicht leisten können, und zum anderen erkauft ist mit der Abhängigkeit von den Gezeiten des Marktes. Die Kritik an dieser Vorstellung ist alt. Philosophiegeschichtlich fängt die an, vor allem mit David Hume, geht dann vorwärts zu Mach. Mach ist längst nach Rimbaud. Und Sie kennen diese Kritik aus der Freudschen Psychoanalyse, wo das Ich als ein Organ der Herrschaft und der Zensur kritisiert wird und als eine nicht mächtige, sondern ohnmächtige Instanz. Freud geht ja so weit oder ist so weit gegangen, zu sagen, dass ich sei ein Clown, der, denken Sie an Chaplin-Filme etwa, Zirkus oder so, dem Publikum weiszumachen sucht, dass alles, was ihm widerfährt, seine Inszenierung sei. Die Kehrseite dieser Kritik der Ich-Instanz als Herrschafts- und Anpassungsorgan ist die Wiederentdeckung dessen, was man mit den Termini Intuition oder Inspiration belegen kann. Deshalb bei Rimbaud und anderen Symbolisten der Rückgriff auf die sogenannte hermetische Dichtung und auf esoterische Geheimlehren, die diese Dichter als Poetologien gelesen haben. Das heißt, ihre Entdeckung ist, dass die Sprache, die Leistung der Sprache und das Potenzial der Worte weit hinausgeht über den Common-Sense-Gebrauch der Worte, die auf lauter Identitäten abzielen, die also feststellend und beurteilend sind. Und der Gebrauch der Sprache, der einer der Identifikation zwecks Berechnung und Herrschung ist. Dass jenseits dessen die Worte und die Sprache ein semantisches Potenzial enthalten, und das rückt für die Symbolisten und ihre Nachfolger ins Zentrum der Dichtung und der Poetik. Es ist sehr interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass die drei Zeitgenossen, beinahe Zeitgenossen, Nietzsche, Rimbaud und Freud, jeder eine Poetik hinterlassen haben. Also Nietzsche ist Jahrgang 44, Rimbaud 54, Freud 56. Nietzsche schreibt seine frühe Schrift, die erst 30 Jahre später das Licht der Druckerpresse erblickt hat, im Juli 1873 seinen Aufsatz, der programmatisch war, über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Rimbaud schreibt die schon erwähnten Seherbriefe, die Lettre du Voyant, im Mai 71, und Freud schreibt 1908 seinen Aufsatz, der Dichter und das Phantasieren. Es gibt eine ganz hohe Übereinstimmung zwischen den drei Texten. Die Autoren kannten ihre Konkurrenten nicht. Das zentrale Anliegen nach dieser Rehabilitierung der semantischen Potenziale von Wort und Sprache ist die Verweltlichung der Kunst, das heißt die dezidierte Herauslösung von Kunst aus ihrem Verbund mit Herrschaft und mit Moral, mit der Forderung nach Nützlichkeit und Erbaulichkeit, kurz mit einer französischen Formel la pour la. Die Kunst als Selbstzweck wird favorisiert, um der Distanzierung von Repräsentation, Pädagogik und Propaganda willen. Ihre Hauptmittel sind, ich greife hier ein paar Jahrzehnte vor, das steht so nicht bei Rimbaud, die Entrückung und die Entstellung. Die fantastisch-surrealistische Kunst macht diese Funktion der Kunst bewusst und in der simulatorischen, also in allen Spielarten von Realismus, ist sie selbstverständlich auch anwesend, aber verdeckt. Nun, das Verhältnis zur Politik ist eines der Nicht-Identifizierbarkeit. Rimbaud und die späteren sagen, gerade in der Form der reinen Kunst oder der absoluten Kunst fungiert diese im besten Falle als Antizipation. Das heißt, wenn wir jetzt an die Kommune denken, die Kunst, die etwas taugt als reine, registriert seismografisch und wenn sie Poetologie wird, seismologisch, etwas, was als Möglichkeit präsent ist oder erahnbar ist von Leuten, die sich selbst, wie der Rimbaud sagt, sehend machen, also Möglichkeitsspezialisten werden und ihre Intuitionen, das noch Unerhörte, noch nicht allen Bewusste, in die Gestalt von Vers, Skulptur, Ton, Melodie oder Atonalität, was auch immer, gießen. Man könnte so formulieren, im Hinblick gerade auf die Geschichte der Kommune, solche Kunst geht dem, die symbolistische in diesem Fall, dem Aufstand vorauf, sie begleitet ihn und geht ihm wieder vorauf, gleich viel, ob der Aufstand zum Sieg oder in die Niederlage führt. Die Symbolisten bestehen darauf, dass es sich hier um zweierlei Praktiken handelt. Die politische und die künstlerische können kurzfristig Hand in Hand gehen, dann trennen sich ihre Wege wieder, vor allem deshalb, weil die Kunst jede Politik kritisiert. Wir können auch so formulieren, dass die Verweigerung von Affirmation die dichterische Imagination mit der Gesellschaftskritik oder der Gesellschaftsveränderung verbindet. In zwei berühmten Formulierungen, die erste von Saint-Paul Roux, der hier, glaube ich, wenig bekannt ist, ein Symbolist der späteren Tage, schreibt 1907 als Formel, wahre Kunst ist antizipatorisch oder wahre Kunst antizipiert. Ezra Pound, später seine Option bei den Faschisten gesucht hat, schreibt etwa 1934, Künstler sind Antennen der Gattung. Soweit, so gut. Ich gehe ein bisschen ein auf das Leben von Rimbaud. Und beginne das, was Sie vielleicht wundern wird, mit einem Zitat aus dem schon genannten Nietzsche-Essay, was, glaube ich, ohne weiteren Kontext verständlich ist. Der Nietzsche schreibt, jenes 1872 ist das, also das ist dasselbe Jahr, in dem Rimbaud seine Freundschaft mit Dalène

Rimbaud wurde Zeuge von Massendemonstrationen gegen die Regierung Thiers und schließlich am 1. März 1971 des Einmarschs von 20.000 deutschen Soldaten. Eine Woche nachdem er nach Charleville zurückgekehrt war, erhob sich Paris gegen die Versailler Regierung. Er verfolgte begeistert die Ereignisse aus der Ferne. Im heiteren Arbeiter-Paris der Kommune, ein Marx-Zitat, schienen die kühnsten Träume der utopischen Sozialisten wahr zu werden, an denen sich der Vielleser Rimbaud orientiert hat, wohl vor allem an Charles Fourier. Von einer weiteren Reise nach Paris im April, Mai 1871 hat Rimbaud nur seinen beiden Freunden Delahaye und Verlaine erzählt. Sie berichten, er habe sich der revolutionären Nationalgarde angeschlossen und sei in der Babylon-Kaserne untergebracht gewesen. Es gibt für diese biografisch etwas schwierige Frage eine Entscheidungsmöglichkeit, scheint mir, weil Verlaine und Rimbaud nach ihrer Flucht nach London dort in den Kreisen der Kommunarden verkehrt haben, die beide ohne weiteres, also Verlaine war ohnehin bekannt, er war in der Nationalgarde organisiert gewesen, und Rimbaud akzeptiert haben als Leute, die zu ihnen gehörten. Rimbaud hat sich dann am 13. Mai wieder auf den Heimweg nach Charleville gemacht und entging auf diese Weise dem Gemetzel, das die konterrevolutionären Truppen nach dem Fall der Kommune während der sogenannten Blutigen Woche, das ist 22. bis 28. Mai 1971, unter der arbeitenden Bevölkerung von Paris anrichteten. Die Zahl der Opfer wird auf etwa 30.000 geschätzt. Kaum daheim brachte er zwei kühne Entwürfe zu Papier, zum einen das Projekt einer kommunistischen Verfassung für eine Republik freier Produzenten und komplementär dazu das Projekt einer neuen, nicht affirmativen Dichtkunst der freien Assoziation. Mitte Mai 1871 aus dem revolutionären Paris heimgekehrt, hatte Rimbaud in den Seherbriefen das Programm einer in jedem Betracht unkonventionellen, devianten, also abweichenden Lebensweise und einer neuartigen Poesie entworfen. Sein Konzept sieht etwa folgendermaßen aus: Wolle der Dichter hellsichtig werden, voyant, also anderes sehen und weiter voraussehen als seine Zeitgenossen, dann müsse er sich deklassieren, sich auf verpönte Praktiken einlassen, zu einem Paria werden. Nur durch Grenzüberschreitungen und Verstöße gegen die herrschenden Tabus könne er sich von den Vorurteilen seiner Zeit und seiner Klasse befreien. Ein Bohème-Original aus Charleville, von dem wir ganz wenig wissen, der Name war Charles Bretagne, der den jungen Rimbaud mit esoterischen Texten, mystischen Texten bekannt gemacht hat, ermutigt ihn im Herbst 1971 mit Verlaine Kontakt aufzunehmen, indem Rimbaud einen der wenigen bereits hellsichtigen Dichter seiner Zeit erkannt hatte. Daraufhin schickt Rimbaud Proben seiner Kunst nach Paris und Verlaine lädt ihn enthusiastisch zu einem Besuch ein. Kommen Sie, teure große Seele, schreibt Verlaine, wir rufen Sie, wir laden Sie ein. Er hat sich dort im Kreis der sogenannten Parnassien, also dazu muss man sagen, das kann ich hier jetzt nicht differenziert richtig darstellen, wie es sich gehört. Es gibt sozusagen nicht nur die deutsche Romantik, obwohl wir vielleicht mit einer gewissen Voreingenommenheit immer glauben, diese Novalesienenser-Romantik sei die eigentliche gewesen. Es gibt die englische Romantik mit großartigen Dichtungen und es gibt eine französische Romantik. Und es gibt dann durch das ganze 19. Jahrhundert und noch, können wir sagen, der Zwischenkriegszeit des 20. immer neue Wellen von Bohème-Revolten, jeweils gegen die vorige Generation, mit neuen Programmen, Manifesten, mit Anlehnung an zeitgenössische politische Strömungen oder in der äußersten Distanzierung von ihnen. Also das ist eine komplizierte Geschichte. Der damals tonangebende Dichterkreis, in dem sich der junge Rimbaud mit dem nachgerade berühmt gewordenen 25 Strophen umfassenden Gedicht »Das trunkene Schiff«, Le Bateau Ivre, eingeführt hat, sodass den, sagen wir, halbwegs etablierten Dichtern der Parnassien-Gruppe Mund, Nase und Ohren, es gibt gute Zeugnisse darüber, offen standen. Rimbaud stößt diese ganze Dichtergruppe dann durch Inszenierung von Konflikten bis zur Prügelei. Eines Abends sieht er in ihrer Runde jemanden, der eben sozusagen allzu dämlich vorkommt, einen Stockdegen und verletzt den tatsächlich. Also er macht sich binnen Wochen zu einer unmöglichen Figur. Er ist auch nur an einem dieser Dichter ernsthaft interessiert, das ist der 10 Jahre ältere Verlaine. Verlaine versucht Rimbaud aus seinem Milieu, also Verlaine ist ein nicht gerade armer Versicherungs- und Bankangestellter gewesen, verheiratet mit einer Tochter, mit einer gutbürgerlichen Gattin, und die Idee von Rimbaud, der im Verlaine das dichterische Genie erkennt, Verlaine hat bereits einige Gedichtsammlungen veröffentlicht, ist nicht mehr unbekannt, den also aus seinem Milieu heraus zu reißen. Rimbaud war darauf aus, gemeinsam mit Verlaine die Möglichkeiten des ihm vorschwebenden, Hellsicht verbürgenden Paria-Lebens zu erproben. Tatsächlich verließ der 10 Jahre Ältere ihm zuliebe Weib, Kind und Beruf und folgte, wenn auch von vielen Skrupeln geplagt, seinem, wie er den Rimbaud nennt, Engel und Dämon in die Vagabondage. Im Juli 72 verlassen die beiden Dichter fluchtartig Paris und wandern gemeinsam zunächst einmal durch Belgien. Ihre kaum verhohlene homosexuelle Liebe war ein Affront, ein Protest gegen die Normalität. Rückblickend, und das ist sehr bezeichnend, nannte Verlaine sein Bündnis mit Rimbaud, was so ungefähr 2 Jahre gehalten hat, ein Phalansterium. Phalanstère waren die agrarsozialistischen Kommunen, die der fantasievollste der Frühsozialisten, der schon genannte Fourier, konzipiert hat. Vielleicht haben Sie davon einmal gehört, also 1808 ist seine Theorie der 4 Bewegungen veröffentlicht worden. Der Fourier war ein entschlossener Gegner der bürgerlichen Ehe, der Monogamie und des Wirtschaftslebens seiner Zeit. Also er hat satirisch, kritisch die 36 Arten des Bankrotts, des lukrativen Bankrotts untersucht und kritisiert. Für diese Frühsozialisten charakteristisch ist, dass sie keine Wege gekannt, die allermeisten. Es gab Aufständische dann unter ihnen, in gewisser Weise ist auch Blanqui noch ein Frühsozialist. Der Fourier, das soll man vielleicht bei der Gelegenheit erzählen, weil es eine aufschlussreiche Anekdote ist, also die zeigt, dass dieser große, fantasievolle Frühsozialist auch eine Art Einfallspinsel gewesen ist, trotz seiner Theorie der 36 Arten lukrativ bankrott zu machen. Er hat nämlich annonciert nach dem Erscheinen der Theorie der 4 Bewegungen in den französischen Tageszeitungen, dass er jeden Mittag um 12 da und da erreichbar ist und dass er bittet, dass Mäzene ihn dort aufsuchen mögen. Er wird ihnen dann das, was sie auch nachlesen können, nämlich die ideale neue Assoziationsform für die ganze Menschheit, dass das mit ein paar tausend Francs zu machen wäre, eine Mustersiedlung für vielleicht im Süden Frankreichs zu realisieren. Und dann geht der Text weiter, nicht in der Annonce, aber in den Büchern. Und binnen Monaten wird sich der Erdball mit Phalangen überziehen. Das war die Hoffnung. Und deshalb ist es charakteristisch, dass Verlaine sein Bündnis mit Rimbaud eine Phalanstère à deux sozusagen, ein Phalansterium zu zweit, eine kleine Mustersiedlung für ein künftiges, freieres Zusammenleben der Menschen lebt. So viel also zu dem Bündnis mit Verlaine. So. Ich möchte dieses Vagantenleben mit Rimbaud Ihnen doch noch kurz ein bisschen vorstellen. Im September 1972 siedelt das Freundespaar nach London über. Sie waren nicht völlig mittellos, weil Verlaine ein paar Rücklagen hatte und sie auch als Sprachlehrer, wenn auch wenig, Geld verdienen konnten. Die Erwartungen, die sie an das gemeinsame Leben knüpften, gingen auseinander. Ihr Verhältnis gestaltete sich zunehmend schwieriger. Rimbaud war vom Wankelmut seines Freundes tief enttäuscht und wollte sich aus der komplizierten, asymmetrisch gewordenen Beziehung lösen. Ich sagte das schon, dann schießt Verlaine auf Rimbaud und es gibt einen öffentlichen Skandal. Was für uns relevanter ist, nicht unbedingt für die beiden, die komplizierte und mit einem Eklat endende Dichterfreundschaft hat sowohl Rimbaud als auch Verlaine auf die Höhe ihrer Kunst geführt. Rimbaud schrieb noch im August 1873 einen lyrischen Rechenschaftsbericht, in dem er sich von zweierlei Delirien, er spricht auch von Narrheiten oder Chimären, verabschiedete. Von der Magie oder Alchemie, wie er schreibt, der Dichtkunst als einer nur illusorischen Befreiung und von dem unentschlossenen Dichterfreund Verlaine, der sich weder vom bürgerlichen noch vom Literatenleben hatte lösen können, um, wie es Rimbaud vorschwebte, ganz zu einem, wie es in diesem Text heißt, Sohn der Sonne, also zu einem Dichtervagabunden zu werden. Rimbaud erschienen die beiden Jahre, die zwischen seinen Seherbriefen 1871 und dem katastrophalen Ende des Phalansteriums mit Verlaine lagen, als rückblickend als eine Zeit in der Hölle. Das ist der Buchtitel, das ist das einzige Buch, was Rimbaud selbst publiziert hat. Verlaine figuriert in diesem von Rimbaud als Heiden- oder Negerbuch bezeichnete, als eine von ihrem Höllenbräutigam, nämlich Rimbaud, faszinierte, ihn aber auch fürchtende und darum die Stunde der Befreiung versäumende, törichte Jungfrau. Verlaine, um noch ein Wort auf diesen genialen anderen Dichter der Zeit zu verwenden, hatte sich in der Haft wieder zum christlichen Glauben bekannt, also Rimbaud war Atheist und Feind der Kirche, jeder Religion, fand hernach niemals mehr in eine normale bürgerliche Existenz, was man so nennen kann, in seinem Fall also als Börsenmakler und Ehemann zurück. Er trauerte seiner Zeit mit Rimbaud nach, gab, ich habe das schon erwähnt, dessen Dichtungen heraus und blieb bis an sein Ende ein ebenso unerreichter wie marginalisierter Verszauberer. Auf ihren Wanderungen und Reisen von Paris nach Brüssel, durch Belgien, nach London und wieder zurück und dann noch ein paar Mal hin und her entstanden viele der Rimbaudschen Illuminationen, das zweite Buch, und die meisten von Verlaines Romans sans parole, also Dichtungen ohne Worte. Rimbauds Une saison en enfer und Verlaines im Gefängnis von Mons verfasste Poetik waren der Abgesang ihrer Dichterfreundschaft. Diese Poetik von Verlaine ist sehr berühmt geworden, sehr schwierig zu übersetzen. Ich lese Ihnen das einfach französisch kurz vor, ein bisschen können Sie vielleicht verstehen. De la musique, also das ist 30 Strophen oder so, nicht? Das sind jetzt nur zwei, das ist Verlaine, im Geiste von Rimbaud. De la musique encore et toujours, also von der Musik kann man nicht genug in der Dichtung haben, ich übersetze das frei. Que ton vers soit, La chose envolée, möge dein Vers, deine Dichtung, die in die Luft geworfene, davongeflogene Sache sein. Consent qui fut d'une âme en allée, damit man auch merkt als Leser, dass dieses Gedicht einer Seele, die ein Wanderer, einer wandernden Seele, der Rimbaud war ein begeisterter Fußgänger, teils als Not, teils als, weil ihm dabei die besten Gedanken und Verse einfielen. Vers d'autres cieux à d'autres amours, also dieser Wanderer geht zu anderen Himmeln und zu anderen Liebschaften. Que ton vers soit la bonne aventure, also möge dein Vers das gute, das glückliche Abenteuer sein. Et par souvent crispé du matin, zerstreut im Morgenwind, der nach, zerstreut im Morgenwind, qui va fleurant la menthe et le thym, der nach Minze, Pfefferminz und Thymian duftet. Dann macht er drei Punkte und sagt, und alles andere ist nur das, was man üblicherweise so Literatur nennt. Darauf kommt es nicht an, nicht? Et tout le reste est littérature. Ich lese gerade nochmal die letzten vier Zeilen. Que ton vers soit la bonne aventure et par au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste est littérature. Soweit also der Verlaine. Rimbaud, kann man sagen, war der Nomade unter den Symbolisten. Die Entriegelung der Sinne, wie er das nennt, also Dereglement des Sens, hatte ihm dazu verholfen, mehr und anderes zu sehen als seine Zeitgenossen. Die unerhörten Gesichte, Intuition, Vision, wurden ihm zu Gedichten. Und als er dann die alchemistische Änderung des Lebens als Kinderkram aufgab, das ist ein berühmtes Gespräch zwischen Rimbaud und seinem Schulfreund de La Haye, ein paar Jahre später, wollte er die weite Welt sehen und in ihr sich behaupten. In den Jahren 1874 bis 90 versuchte er zuerst als Gelegenheitsarbeiter, dann als Kolonialwarenhändler zu Geld zu kommen, umreisend die lockende Ferne und die unheimliche Fremde kennenzulernen. Seit seinem 15. Lebensjahr liebte er die jähen, oft ziel- und planlosen Aus- und Aufbrüche, weitere Wanderungen, bei denen ihm neue Bilder und Verse zuströmten, strapaziöse Fußmärsche bis zur völligen Erschöpfung. Also berühmt ist eine Reise in den Orient, die bedauerlicherweise in Wien geendet hat, wo ihm ein Fiaker, also ein Kutscher, eingeladen hat, ihn betrunken gemacht hat und ihm alles bis zum letzten Groschen geraubt hat. Daraufhin wurde er von der österreichischen Polizei an die bayerische Grenze eskortiert, des Landes verwiesen und wanderte von der Grenze bis nach Hause in Belgien in einer guten Woche. Er hat unglaubliche Strecken auf diese Weise zurückgelegt. Also strapaziöse Fußmärsche bis zur völligen Erschöpfung, lange Bahn- und Schiffsreisen. Später am Horn von Afrika nahm er an Karawanenexpeditionen teil und ritt wochenlang durch noch unerforschtes, von kriegerischen Stämmen durchstreiftes Gebiet. In den Jahren 1870 bis 1879 suchte er nach kurzen Winterpausen in seinem Refugium, dem kleinen Bauernhof seiner Mutter, wo er unter anderem Une Saison en Enfer komponierte, stets wieder das Weite, machte sich auf nach Brüssel, London und Paris, bereiste Deutschland, Österreich und Italien, kam schließlich als Fremdenlegionär bis nach Java, desertierte, fuhr zurück nach Stockholm und verdingte sich dann auf Zypern als Vorarbeiter in einem Steinbruch. Jeder Ort, ob Charleville oder Larnaca, Livorno, Aden, Harar oder Kairo wurde ihm alsbald unerträglich und jedes Milieu schien ihm nur eine andere Version von Hölle zu sein. Die Lebensweise seiner früheren Schulkameraden und Mitbürger in der Heimatstadt Charleville war ihm ebenso verhasst wie diejenige der Pariser Dichter, von denen er sich, wie wir schon hörten, aus der Ferne Großes erhofft hatte. Er hat sie nicht nur provoziert durch pseudobäuerliche Grobheiten, sondern er hat sofort begonnen, in der Rolle des überlegenen Artisten ihre Gedichte zu parodieren. An einer Schlüsselstelle der Saison en Enfer, in dem Kapitel über das Unmögliche, heißt es: J'ai eu raison dans tous mes dédains, puisque je m'évade. Also, wo immer ich verachtete, hatte ich recht und nun breche ich aus. Mit ungeheurer Energie suchte Rimbaud sein Leben lang vergeblich nach einem Ausweg aus dem Labyrinth der herrschenden Lebensformen, stets von der Furcht getrieben, doch nicht von ihnen loszukommen. Also on ne part pas, heißt es in diesen Briefen und auch in der Dichtung, man kommt nicht los. Und sehr scharf schreibt er in der deutschen Übersetzung: die gleiche bürgerliche Magie aller Orten, wo immer uns die Post absetzt. La même magie bourgeoise à tous les points où la malle nous déposera. Ich gehe noch ganz kurz auf die Zeit in der Hölle ein. Rimbaud hatte mit geliehenem Geld, wahrscheinlich von einer Verwandten von Verlaine, eine Broschüre mit lyrischer Prosa unter diesem seltsamen Titel Zeit in der Hölle in einer Auflage von 500 Exemplaren drucken lassen. Das Büchlein kam nie in den Handel. Der Autor holte sich ein paar Autorenexemplar ab, die er an Schulfreunde gab, bezahlte aber niemals die Druckkosten und schien im Übrigen jedes Interesse an der Veröffentlichung verloren zu haben. Das Manuskript des Berichts über Rimbauds Höllenfahrt ging in der Druckerei verloren. 1886 erschien ohne sein Wissen ein Nachdruck in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben der Zeitschrift La Vogue, dann 1892 nach dem Tod des Dichters eine neue Buchausgabe. Erst im Jahr 1901 stieß man im Lager der Druckerei Pot zufällig wieder auf die Restauflage des Erstdrucks von 1873. So viel zu den der ersten und einzigen Buchveröffentlichung. Ich gehe jetzt ein bisschen auf das Leben des Reisenden ein. Rimbaud war ein Mann vager Projekte und multipler Identitäten. Er liebte es, sich hinter immer neuen Masken zu verbergen, seine Spuren zu löschen und falsche Fährten zu legen. Sprachen lernend und lehrend vagabundierte er durch Europa, schlug sich mit den verschiedensten Gelegenheitsjobs durch, war selten bei Kasse und gesundheitlich oft in miserabler Verfassung. Ich erwähnte schon, dass er im Sommer 1876 als Söldner der holländischen Kolonialarmee bis nach Java reiste, dann desertierte. Über das Ende der Orientfahrt in Wien habe ich schon kurz gesprochen. Seine Freunde haben diese Ausbrüche und Aufbrüche Rimbauds zur Kenntnis genommen. Er berichtete in kurzen Briefen, sind zum Teil verloren. Was wir aber haben, vor allem von Verlaine und von dem Schulfreund de La Haye, der später auch eine Rimbaud-Biografie, die erste, geschrieben hat, haben diese Reisen von Rimbaud ironisiert und sie konnten beide gut zeichnen. So haben wir eine ganze Serie von Karikaturen. Also Rimbaud an der Grenze zu Bayern, Rimbaud im Gespräch mit einem Zöllner, Rimbaud sich beklagend, wie schlecht man ihn behandelt und so weiter und so weiter. Das sind die einzigen Zeugnisse, die wir oft haben, weil die Briefe, die Rimbaud selbst geschrieben hat, geradezu aus dieser Reisezeit meist verloren sind. Es sieht so aus, wenn man das versucht zusammenzufassen, liegt diesen Aufbrüchen ein bestimmtes Muster zugrunde. Zunächst das wachsende Unbehagen an der eigenen Lebenspraxis und am jeweiligen Milieu. Darauf folgend ein überstürzter Aufbruch ins Unbekannte, eine erstaunliche Fähigkeit, mit den tausend Schwierigkeiten solcher improvisierten Fluchten fertig zu werden. Gewaltige Fußmärsche, am Ende irgendein Unglück, ein Kollaps, ein Abbruch, gefolgt von einer nicht weniger abenteuerlichen Rückreise. Die Lust dieses seltsamen Reisenden war es, aufzubrechen, unterwegs zu sein und zu scheitern. Ich gebe dazu ein höchst interessantes Baudelaire-Zitat aus den Fleurs du Mal. Ich weiß, dass Sie noch einen Vortrag über Baudelaire hören werden, den Rimbaud als den König der Dichter verehrt hat und in dessen Fußtapfen er seine lyrische Prosa geschrieben hat. Baudelaire war der Erste, wenn man das so sagen kann. Es gibt sicher viele vergessene Zeitgenossen, von denen wir gar nichts mehr wissen oder nur Spezialistenkenntnis haben. Baudelaire ist der Erste, der radikal neue Sujets in die lyrische Dichtung eingeführt hat. Also etwa die Beschreibung eines Tierleichnams, eines Aas, Charogne, oder die Beschreibung eines alten Weibes, deren Körper mit Furunkeln und eiternden Geschwüren übersät ist. Also wir kennen das vom frühen 20. Jahrhundert von Dichterärzten wie Gottfried Benn oder so, nicht? Aber das ist nur ein später Nachhall. In den 40er, 50er, 60er Jahren des 19. Jahrhunderts war das absolut unbekannt. Und interessant ist, dass Baudelaire im Unterschied zu Rimbaud die Form nicht gesprengt hat. Also diese neuen Sujets erscheinen bei Baudelaire alle in der Form des sogenannten Alexandriners, also einer mit Reim und Versmaß gebändigten Lyrik, während über die Vermittlung der parallel zu den Blumen des Bösen, die ja Verbotsprozesse ihm eintrugen und so weiter, das Buch wurde aus dem Buchhandel genommen, es entstanden für Baudelaire die größten Schwierigkeiten daraus, davon sehen wir jetzt hier ab. Baudelaire hat seine lyrische Produktion begleitet mit Prosa-Versionen derselben Sujets. Das heißt Spleen de Paris und wurde Baudelaire ist 67 gestorben, ich glaube erst posthum oder 66 vielleicht veröffentlicht. Das ist die Vorlage für die lyrische Prosa Rimbauds in der Zeit in der Hölle und in den Illuminationen gewesen. Nun gibt es beim Baudelaire einen Vierzeiler, überschrieben Le Voyage, charakteristischerweise. Das Gedicht ist als Schlussstück in die dritte posthum erschienene Ausgabe aufgenommen worden, 1868 erschienen. Es ist denkbar, dass Rimbaud das gekannt hat. Es heißt in der deutschen Übersetzung, Übersetzung von Friedhelm Kemp, der die sämtlichen Werke und Briefe von Baudelaire in Deutsch herausgegeben hat. Die wahren Reisenden sind jene nur, die fortgehen um des Fortgehens willen, leichte Herzen, Fluggondeln gleich, folgen sie unverwandt, wohin sie das Verhängnis treibt, und immer vorwärts, sagen sie, und wissen nicht warum. Mais les vrais voyageurs, die wahren Reisenden, sont ceux-là, seuls, nur die, qui partent pour partir, die also aufbrechen um des Aufbruchs willen, cœur léger, semblable au ballon, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours allons. Das ist eine vorwegnehmende Beschreibung, wie sie exakter eigentlich nicht gegeben werden kann, für die Lebensform des Nomaden Rimbaud. Ich gehe auf eine der berühmt gewordenen Formeln von Rimbaud zurück. Ich nannte sie schon, die Zielsetzung il faut être absolument modern, also einfach übersetzt, man muss absolut modern sein. Rimbaud wollte zunächst absolut modern dichten, später dann nur noch absolut modern leben. Dieser jüngere Bruder der Schlegel und Novalis träumte nicht nur wie diese vom Orient, sondern suchte Rimbaud, Zitat, die raue Wirklichkeit zu umarmen, und das hieß, am Horn von Afrika sein Glück zu machen. War das Paradies nicht zu haben, auch nicht durch Wortalchemie, so konnte man doch versuchen, an der Grenze der europäischen Welt, der damaligen Grenze, rasch zu Geld zu kommen. Was war das Ziel? Er hat das offen ausgesprochen. Einmal reich geworden und sorgenfrei, hoffte Rimbaud, werde er nicht länger als Habenichts, sondern als ein Kapitalrentner die Welt bereisen können. Sein letztes Lebensjahrzehnt hat darum Rimbaud damit verbracht, zwischen Aden und Harar, also auf beiden Seiten des Roten Meeres, pendelnd, zuerst als Manager französischer Handelsunternehmen, die mit Kaffee, Elfenbein, Fellen, Gold, Weihrauch und Moschus handelten, später dann als selbstständiger Unternehmer, Entdeckungsreisender, Händler und Waffenschmuggler. Durch den Bau des Suezkanals in den Jahren 1859 bis 1869 waren die Küstenländer des Roten Meeres für den modernen Welthandel erschlossen worden. Das Gebiet war vor der Intervention der Kolonialmächte, der Imperialismen, unter osmanischer Herrschaft. Um das Gebiet, das Rimbaud erschließend, erforschend bereist hat, rauften sich Großbritannien und Frankreich. Die äthiopischen Herrscher, die versuchten, eine Unabhängigkeit zu realisieren, das ist in der Rimbaud-Zeit der Kaiser Johannes IV. Diese äthiopische Dynastie galt als die älteste der Welt. 255 Kaiser, das ist zum Teil sagenhaft. Der erste war nämlich der Spross des Königs Salomo und der Königin von Saba. Das ist Legende, das ist Sage, nicht? Aber noch Haile Selassie, der dann durch eine quasi kommunistische Revolution, eine Offiziersdiktatur gestürzt wurde, war der letzte. Zur Zeit von Rimbaud gibt es also einen äthiopischen Kaiser, Johannes IV., und es gibt unter der Obhut dieses Kaisers, oder der Tyrannei, wie Sie das sehen wollen, drei Regionalherrscher oder Warlords, würden wir heute sagen. Und mit einem von diesen, der auf dem Sprung stand, sich an die Stelle des schwachen Kaisers Johannes IV. Zu setzen, hat Rimbaud zusammengearbeitet. Über verschiedene Vermittlungen, das ist jetzt zu kompliziert, das im Einzelnen darzustellen, hat er versucht, dessen Vertrauen zu gewinnen und ihn mit Waffen zu unterstützen. Ich komme da auch gleich nochmal zurück. Bei einem Mehrfrontenkrieg, also einmal potenziell einer der drei Warlords kandidiert sozusagen für die Nachfolge des noch amtierenden Kaisers. Dieser kämpft gegen Rebellen aus dem Sudan. Die Mahdi-Truppen machen ständig Einfälle in das Gebiet von Äthiopien. Gleichzeitig versucht er, Unabhängigkeit zu wahren, obwohl er sich mit der britischen Kolonialmacht und der französischen gutstellen muss, die beide miteinander rivalisieren. Davon ist Rimbaud unmittelbar betroffen, er ist französischer Staatsangehöriger. Er muss seine Operationen, auch die Handelsoperationen, mit der französischen Kolonial- und Militärmacht abstimmen. Und beide Kolonialmächte wachen eifersüchtig vor allem über den Waffenimport oder den Waffenexport, wie Sie das sehen wollen. Das ist die allgemeine Situation. Warum ist Äthiopien so interessant? Weil über Äthiopien wird die Verbindung zum Nilquellgebiet, das heißt also in ein noch kaum erforschtes Gebiet, in dem alle Europäer damals sagenhafte Reichtümer vermutet haben. Das einträglichste Geschäft und der wichtigste Wirtschaftszweig war natürlich der Handel mit afrikanischen Sklaven, den die europäischen Regierungen bald verpönten und bald tolerierten und an dem sich natürlich auch europäische Händler, nicht nur arabische, bereichert haben. Rimbaud hat den Sklavenhandel vermieden. Er reihte sich ein in das nach Zehntausenden zählende Heer der Abenteurer, die im Zuge der Kolonisierung der außereuropäischen Welt reich zu werden hofften. Als einer der ersten Europäer drang er weit in das nur von Nomadenstämmen durchstreifte Ogaden, eine trockene Dornensteppe im südwestlichen Hochland Äthiopiens. Mehrere europäische geografische Gesellschaften haben damals seine Reiseberichte veröffentlicht. Wir werden gleich noch Näheres davon hören. Wir hatten schon gehört, dass Rimbaud die damals als Clique etablierten Dichter des Parnassien kritisierte, indem er, worauf sie sehr empfindlich mit gutem Grund reagiert haben, ihre Dichtungen ironisiert hat, also indem er in ihre Formen neuartige und triviale und pornografische Sujets eingeführt hat oder aber indem er ihre Inhalte bestehen ließ und in freien Formen ad absurdum geführt hat. Von den affirmativen Kantik, also Gesängen, von den Stillleben und Preisliedern der lyrischen Tradition und der Parnassien hatte er sich also schon früh abgewandt und in den Illumination findet sich ein Ideogramm des modernen demokratischen Imperialismus, das als ein Muster der dem Rimbaud vorschwebenden aktuellen und er nannte das objektiven, aber frei assoziativen Dichtung gelten kann. Rimbauds Vater, das ist in dem Zusammenhang nicht uninteressant, hatte, übrigens auch der Vater von Verlaine, gegen die aufständischen algerischen Stämme gekämpft und er selbst, wir hörten das schon, war als Söldner der holländischen Kolonialarmee einem Einsatz gegen javanische Rebellen nur durch Desertion entgangen. Nun gibt es in den Illuminations ein Demokratie überschriebenes Gedicht, ich würde das als ein Ideogramm bezeichnen, das den Schrecken aller Kolonialkriege in wenige Zeilen band. Ich lese Ihnen das gerade vor, also nur ein Stück aus dem längeren Gedicht. In der deutschen Übersetzung, die wie die meisten nicht sehr schön ist. Demokratie, Doppelpunkt. Die Fahne marschiert in die unreine Landschaft und unser Kauderwelsch erstickt die Trommel. In den Hauptstädten werden wir die schamloseste Hurerei hochbringen. Wir werden die vernünftigen Empörungen niedermetzeln. Hin in die gepfefferten und erschlafften Länder. Im Dienst der ungeheuerlichsten industriellen oder militärischen Ausbeutungen. Auf Wiedersehen hier, ganz gleich wo. Rekruten des guten Willens werden wir uns an die Philosophie der Barbarei halten. Stümper in der Wissenschaft, Wüstlinge im Genuss des behaglichen Lebens, krepieren muss die Welt, wie sie heute läuft. Das ist der wahre Fortschritt. Vorwärts, los. Französisch. Le drapeau va au paysage immonde, et notre patois étouffe le tambour. Au centre, nous alimenterons la plus unique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques. Also daraus macht der Herr Küchler die vernünftigen, also die gut begründeten Empörungen. Au pays poivré et détrempé, au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Das klingt schon wie Brecht, nicht? Sie kennen das. Soldaten wohnen auf den Kanonen von Kusch bis, wie heißt es? Kommen zwei Orte in Indien und so weiter, nicht?

als eine frustrane Rackerei. Er schreibt 1881, was ich vermutete, habe ich nicht angetroffen und ich lebe auf sehr widerliche Art und ohne dass etwas dabei herauskommt. Seine Briefe aus Aden und Harar in Äthiopien an die Familie lesen sich wie ein einziges vielstrophiges Klagelied. Ich zitiere nochmal. Mein hiesiges Leben ist ein wahrer Albdruck. Entschuldigt, dass ich euch meine Plagen so ausführlich erzähle. Aber ich sehe, dass ich die 30 erreiche, die Hälfte des Lebens damals, und ich habe mich sehr mühsam in der Welt herumgetrieben, ohne Ergebnis. Man lebt ohne Aussicht, rasch Millionär zu werden. Aber da es schließlich mein Los ist, so in diesen Gegenden zu leben, was soll ich tun? Ich langweile mich viel, eigentlich immer. Ich habe sogar nie jemand gekannt, der das Leben so satt hatte wie ich. Ihr müsst mich mit meinen ewigen Klagen als einen neuen Jeremias, dem berühmten alttestamentarischen Propheten, betrachten, aber meine Lage ist wirklich nicht lustig. Ich hoffe sehr, dass ich noch vor meinem Tode zur Ruhe komme. Übrigens habe ich mich jetzt so sehr an aller Arten Ärger gewöhnt und, eine befremdliche Stelle, typisch für Rimbaud, wenn ich mich beklage, ist das schließlich nur eine andere Art zu singen oder zu dichten. Rimbauds Leben war längst zur Misere geworden, ehe ihn im April 1891 eine Krankheit niederwarf und alle weiteren Pläne zunichte machte. In einem der späten Briefe heißt es, zuletzt ist es am wahrscheinlichsten, dass man eher hinkommt, wo man nicht hin will und eher tut, was man nicht möchte und dass man ganz anders lebt und stirbt, als man jemals wollte, ohne Hoffnung auf irgendeine Art von Ausgleich. Abgesehen von einem letzten Besuch in Roche verbrachte Rimbaud die nächsten Monate seines Lebens, also 1891, als Schmerzensmann in einem Marseiller Spital, wo er, wie wir durch die Schwester, die ihn dort gehütet hat, bis zuletzt von neuen Reisen und vom Elfenbein träumte. Seither ist Rimbaud der Schutzpatron all derer, die unsere Welt ruhelos durchstreifen, auf der Suche nach der Lösung ihrer Rätsel, nach dem richtigen Wort und dem richtigen Ort, nach der Formel, die alles wendet. Eine wunderbare Stelle. Das ist aus den Illuminations, wo er auf sein Leben noch einmal, lebenslänglich kann man sagen, mit Verlaine zurückkommt. Das heißt im Französischen, nous serions nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi pressé de trouver le lieu et la formule, in der Übersetzung. Wir irrten dahin, uns nährend vom Wein der Spelunken und vom Zwieback der Straße. Ich, im Unterschied zu Verlaine heißt das, gedrängt von dem Verlangen, die Stätte und die Formel zu finden, also den richtigen Ort und die richtige Formel. Ich breche da mal ab, weil ich denke, das Bedürfnis nach Gespräch und Diskussion ist doch groß und ich hoffe, es ist mir gelungen, eine erste Vorstellung von Leben und Werk des merkwürdigen Dichters Rimbaud Ihnen zu vermitteln. Dankeschön.